1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Wir melden uns mit kleiner Verspätung und bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute haben wir wieder eine freie Sendung, eine offene Themenrunde und das bedeutet ja, wer gerne mit mir sprechen möchte, der möge diese Nummer hier anrufen, 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch hier mit mir zu unterhalten? Und genau das frage ich jetzt unsere erste Anruferin, das ist die Anna und Anna ist 45. Guten Morgen, Anna. Hallo, grüß dich. Um was geht's? Es geht darum, dass ich nächste Woche fremdgehen werde. Oh, das planst du jetzt so. Du willst nächste Woche fremdgehen. Also momentan will ich. Ich plane das auch so, aber ich weiß nicht, ob es dazu kommen wird. Ich bin verheiratet. Wie lange schon? 12 Jahre. Ja. Kinder? 4. 4? Ja. 4 Kinder. Wie alt sind die von bis? Von 22 bis 7. Ja. Bist du denn in diesen 12 Ehejahren immer treu gewesen? Ja, immer. Und warum planst du jetzt fremd zu gehen? Also ich muss mal sagen, wir führen eigentlich eine gute Ehe, bin ich der Meinung. Und das sehen auch alle Außenstehenden so. Mhm. Aber ich bin sexuell sehr unzufrieden und das seit 12 Jahren. Seit 12 Jahren? Ja. Die ganze Ehe über? Ja. Was fehlt dir? Also mir fehlt Abwechslung. Finden bei uns im Grunde genommen immer dasselbe statt, ganz schnell. Von Anfang an? Ja, schon. Auch in der ersten Verliebtheitsphase? Schon, ja. Wie oft habt ihr noch Sex? Alle 2 Wochen. Und wie lange dauert der dann? 15 Minuten vielleicht. 15 Minuten? Ja. Hast du mit deinem Mann mal drüber gesprochen, dass dir das ein bisschen langweilig ist? Ja. Und? Also ich denke mal, er kann da einfach auch nicht aus seiner Haut irgendwie raus. Er ist zufrieden, so wie es ist. Und ach so, er findet es gut. Er findet es gut. Und du gehst davon aus, dass er auch noch nicht fremdgegangen ist? Bin ich mir ziemlich sicher, ja. Ja. Mit wem willst du denn nun nächste Woche wahrscheinlich fremdgehen? Also ich habe vor einem Jahr jemanden kennengelernt im Internet. Ja. Das ist in, also eine Freundin hat mich da auf die Seite aufmerksam gemacht. Es ging einfach da nur um nette Gespräche. Mhm. Und also vollkommen ohne andere Absichten, als sich nur zu unterhalten. Mhm. Ich arbeite im Schichtdienst, bin nachts oft wach. Mhm. Und bin ich auf dieser Seite eben gelandet und habe da diesen Mann kennengelernt. Und wir haben uns einfach so im Laufe der Zeit über viele Sachen unterhalten. Und in den letzten 2-3 Monaten ist es eben doch das Gespräch auch auf eben auf den Sex gekommen. Ne? Sprecht ihr wirklich zusammen oder chattet ihr? Beides. Habt ihr euch auch schon gesehen? Nein, also ich habe ein Foto von ihm gesehen, ja. Ihr telefoniert dann? Ja, auch. Ja. Mhm. Verschieden. Mhm. Und das, wie gefällt er dir? Also ich würde denken, so auf einer Wellenlänge, man könnte gut befreundet sein, könnte ich mir vorstellen. Also er ist nicht so der Reißer, wenn du das Foto anguckst? Das denke ich nicht, nein. Nee. Mm-mm. Ist er auch verheiratet? Ja. Hat er ein Foto von dir auch? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Er hat mich gefragt, aber ich traue dem Internet da nicht so richtig. Ja, da ist auch Vorsicht geboten. Natürlich. Das stimmt. Ja, und wie seid ihr jetzt auf die Idee gekommen, euch nur nächste Woche zum Sex zu treffen? Also er ist in der Nähe, in einer größeren Stadt hier in der Nähe zu einem Kongress und hat gesagt, eigentlich könnten wir uns doch mal treffen. Und daraufhin habe ich gefragt, ja, was denkst du, zum Kaffee trinken? Und sagt er auch. Aber es wird sicherlich mehr draus werden und das weiß ich auch, wenn wir uns treffen würden. Verabredet ist es aber. Für wann jetzt konkret? Für nächsten Mittwoch. Nächsten Mittwoch. Ja. Du bist ja unsicher. Also, ich will von dir eigentlich hören, dass ich es auf keinen Fall machen soll. Also ich will, einerseits will ich. Ich will das einfach mal ausprobieren, einfach Spaß haben und hinterher sagen, okay, jetzt hast du es gemacht, jetzt ist gut. Das ist die Frage, ob es dann dabei bleibt. So, das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist auch, wie fühle ich mich dahinter her, ne? Mhm. was bleibt da dann übrig? Wie kann ich mich verhalten genau. hier zu Hause? Und hier steht so viel auf dem Spiel, das weiß ich. Muss man alles bedenken. Und es wäre ja auch nicht die Lösung, das mal Nein, zu machen. Nein, auf keinen Fall. Das stimmt. Es wäre nicht die Lösung. Und du musst deinem Mann gegenüber lügen. Ja. Das ist auch letztendlich immer schlimm. Im Grunde genommen tue ich das ja seit einem Jahr. Er weiß ja nichts von diesen Gesprächen, ne? Ja, das ist im Prinzip auch schon so ein ja. Hintergehen, ja? Eigentlich du, ja. Du spielst ein Jahr schon mit dem Feuer. Wie ist denn sonst, abgesehen von der Sexualität, die Ehe? Gut, richtig gut. Richtig gut? Richtig gut, also perfekt. Gutes Einvernehmen? Richtig gut. Ehrliche Beziehung eigentlich? Habe ich das Gefühl. Ihr managt den Alltag und den Haushalt gut? Genau. Kinder? Gute. Ja. Er ist nett zu dir, du bist nett zu ihm? Ja. Ihr könntet auch eine gute WG sein? Eine gute WG? Ich glaube nicht. Nee, das nicht? Nee. Warum? Na gut, dann müsste ich noch von außen jemanden einstellen, der mir hier den Haushalt sauber macht. Ach so, ja. Na, ich meine, so, ich meine, im Alltag klappt das alles in... Im Alltag klappt ja, das alles gut. Wir sind gut organisiert. Ja. Zärtlichkeiten? Auch, ja. Gibt es. Nur gibt der Sex es. Ist für dich unbefriedigend seit eh und je. Ja. Ist ihm eigentlich die Tragweite klar, wie unzufrieden du bist? Nein. Warum das ist hast, nicht klar. Warum hast du ihm das noch nie klar gesagt? Ja, also zum Beispiel, wenn ich es ihm danach sage, dann sagt er, Mensch, ja, wir haben eben zu selten Sex und dann ist es eben zu schnell vorbei und dann schläft er ein. Ja, das ist so ritualisiert mittlerweile, wenn man so lange zusammen ist und dann ja. Hast du, glaube ich, den Zeitpunkt verpasst, es ihm ganz dramatisch klar zu machen. Das kann sein. Ja, das kann sein. Und jetzt nimmt er das so hin, das ist halt, wie es ist und war immer so und wird schon weitergehen so. Er ist ja auch zufrieden, er sagt es mir jedes Mal. Er ist zufrieden. Ja. Natürlich. Ist wirklich, finde ich, eine problematische Situation. Ehe ist eigentlich super, aber du bist ja unzufrieden. Du willst die Ehe ja nicht aufs Spiel setzen. Auf keinen Fall. Du willst dich nicht von deinem Mann trennen. Mhm. Was wäre denn, du spielst mit dem Feuer, wenn ein Bild ist ein Bild, aber wenn der Typ dir gegenübersteht und du dich in den verliebst, davon gehe ich nicht aus. Naja, aber man kann das ja darf ich nicht. Ja, das darfst du jetzt so. Also er ist eigentlich nicht mein Typ vom Aussehen her. Dennoch würdest du mit ihm ins Bett gehen. Ja. Um mal was anderes zu erleben. Genau. Stell dir mal vor, der ist so ein richtiger Hengst im Bett. Ich glaube, das brauche ich ja auch nicht auf Dauer. Naja, aber wollen wir uns das mal vorstellen. Dann bist du doch wahrscheinlich völlig angefixt davon. Und dann willst du dich auch nochmal mit dem treffen. Ich weiß nicht, die Entfernung zwischen uns ist einfach auch riesig, ne? Was meinst du, was die Gier nach Sex, welche Entfernungen die überwinden kann? Also, das muss man alles bedenken. Natürlich. Ich fände ja das Vorgehen viel besser, wenn das erst einmal klar in der Ehe formuliert worden wäre. Dass er das erstmal weiß und dass man, ja. Würde der denn irgendwelchen sexuellen Spielereien vielleicht offen stehen? Nein, würde er nicht. Würde er nicht. Also Nein. Da wäre mit noch jemand dazu mal holen oder mit einem anderen Pärchen zusammen. Hilfe, so. Also sowas, also das will ich ja überhaupt nicht. Das willst nicht. Du auch nicht. Nein, ja. ich sag mal, ein kleines bisschen Abwechslung würde mir vielleicht schon ausreichen. Ne? Er steht dem aber überhaupt nicht positiv gegenüber. Er sagt zum Beispiel auch, wenn er irgendwelche Zeitschriften in die Hände bekommt oder so, oder sieht im Fernsehen irgendwas, oh, so ein Schweinkram. Mhm. Das ist sein Lieblingsspruch und das ist einfach so. Er ist sehr prüde erzogen worden. Ja. Ist er denn so auch im Leben relativ prüde? Nein, ist er nicht. Nein. Weißt du, ob er sich auch selbst befriedigt? Ich hab's noch nicht gemerkt. Gefragt hast du ihn auch noch nicht? Doch. Und, was sagt er? Er sagt nein. Nein. Nein, er schämt sich vor dir. Ja. Selbst wenn er es täte. Tust du's? Ja. Und an was denkst du dann? Oh, das kann ich gar nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich tippe mal bestimmt nicht an deinen Mann. Das könnte richtig sein, ja. Ja. Und irgendwelche Fantasien, die einem dann durch den Kopf gehen. Ja. Ja. Wie weit warst du denn, bevor du hier angerufen hast, innerlich? Also es hat sich so ein bisschen, sage ich mal, hochgeschaukelt. Wir hören uns so einmal die Woche. dieser andere Mann und ich. Mhm. Und eigentlich war ich gestern, wir haben uns gestern gehört und davor war ich eigentlich drauf und dran, gestern ihm zu sagen, das wird nichts, also ich kann das einfach nicht machen. Mhm. Dann haben wir gestern gesprochen und er möchte mich unbedingt treffen. Und ja, und eigentlich möchte ich auch. Ja, ich möchte eigentlich auch. Da ist guter Rat sehr schwer. Da ist guter Rat sehr schwer. Ja. Ich sehe dich ja auf der einen Seite, dass du völlig frustriert bist und mit 45 natürlich super Bock auf Sex noch hast. Mhm. Und du hast ja schon 12 Jahre verzichtet, mehr oder weniger. Nicht gänzlich, aber nicht so, wie du gerne wolltest. Und du wirst immer älter. Alle werden immer älter. Ja, das bedenkt man ja auch alles. Und es geht alles vorbei. Naja, es gibt eben so viele für und wieder. Es gibt natürlich viel mehr dagegen, was dagegen spricht. Ne? Aber also die eine Seite sage ich auch, man lebt nur einmal. Auf der anderen Seite bin ich Christin und sage, ja, man soll dann doch nach Möglichkeit treu bleiben. Aber die Welt ist eben auch nicht so einfach, in Schwarz-Weiß einzuteilen. So einfach ist es eben auch nicht. In mir formiert sich gerade eine Meinung. Dann lass ich mich mal bitte hören. Die Meinung will ich jetzt formulieren oder sagen. Mach es mal. Mach es mal. Aber es darf und beobachte, was mit dir geschieht. Ja. Es darf auf keinen Fall zu einer Parallelwelt führen. Das darfst du nicht tun. Das ist nicht korrekt. Ja. Vielleicht bringt es dich auch noch mal weiter, doch nach so einer Erfahrung deinem Mann vehementer gegenüber aufzutreten mit deiner Unzufriedenheit. Vielleicht kommst du auch auf ganz andere Gefühle, ich weiß es nicht. Aber wenn das sich jetzt so lange angebahnt hat und du auch seit einem Jahr schon mit diesem Mann schreibst, wirst du jetzt vielleicht dieses Mal absagen, in einem Jahr telefonieren wir wieder und hast es eh gemacht. Mit einem anderen. Weil du einfach gierig bist oder Sehnsucht. Gierig klingt so negativ. Du hast Sehnsucht danach. Oder? Bist du noch da? Anna ist weg! Gibt's doch nicht. Ich rede hier eindringlich mit Anna und sie ist weg. Ich höre nichts. Das ist ja dumm. Jetzt versuchen wir mal... Hallo. Ah, du bist wieder da. Ich habe zugehört. Ah, das ist gut. Ich habe dich nicht gehört. Entschuldigung, ich habe dich auch nicht... Jetzt bist du wieder weg. Was ist denn hier los? Mann, das tut mir aber leid. Wie kann denn das sein, dass du gerade da warst und jetzt wieder nicht da bist? Also, ich bitte mal meine Regie, die Leitung zu kappen und die Anna nochmal neu anzurufen, weil ich würde gerne ein paar Worte mit ihr reden. Machen wir so, ne? Gut, Anna ist weg und dann begrüße ich jetzt mal die Julia. Und Julia ist 25. Guten Morgen, Julia. Hallo, Domian. Julia. Nein. Hoffentlich bleibst du mir jetzt in der Leitung hier. Ich hoffe auch. Ich war aber zwischendurch gerade auch weg, aber schau mal. Ja. Gut. Um was geht's bei dir, Julia? Ich möchte mich gerne bei allen Körperspendern der Anatomie bedanken und auch bei deren Angehörigen. Über einen was? Und auch deren Angehörigen. Ich habe das erste nicht verstanden. Ein Körperspender? Körperspendern, genau. Den Personen, die sich der Anatomie zur Verfügung stellen für die Ausbildung von Medizinstudenten. Ah, sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nein, weil es klingt auch so komisch. Wenn du den vielleicht ein bisschen anders hältst, das Handy oder was du da immer hast. Ja. Bist du denn Medizinstudentin? Genau, ich studiere jetzt im zweiten Semester und wir sind schon mittendrin in unseren PrEP-Kursen in der Anatomie. Ja, was sind das für Kurse? Und, Präparierkurse. Erklär mal genau, was man da macht. Das heißt, wir haben quasi die Körperspender, die uns fixiert als Leichen vorliegen und wir, ja, im Prinzip sezieren wir die nach und nach und lernen darüber den Körperaufbau kennen. Genau, das sind Menschen, wahrscheinlich alle Altersschichten, oder? Genau, ja. Die irgendwann testamentarisch festgelegt haben, wenn ich mal sterbe, dann stelle ich mich der Wissenschaft zur Verfügung. Genau, richtig. Und sind das wirklich auch, gibt es auch junge Leute dabei, junge Tote? Also in unserem Semester jetzt nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob das spezifisch dann danach geguckt wird, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also bei uns sind so geschätzt die Altersspanne so von 50 bis Mitte 70, aber ich weiß es nicht. Die Spender sind anonym, also wir wissen gar nicht. Ja. Von dem her sind das jetzt Schätzungen. Ist das im Grunde genommen nicht auch egal, ob das ein 20-Jähriger oder 70-Jähriger ist? Ja, ist total egal. Weil es geht ja nur darum, dass man die Anatomie studiert und kennenlernt. Genau. Mhm. Genau. Mhm. Und ich möchte mich einfach ganz herzlich bei allen bedanken, die sich schon zu Lebzeiten dafür entscheiden. Mhm. Und auch zu deren Angehörigen, die das natürlich auch mitmachen müssen. Ja. Weil das einfach eine wahnsinnig große Sache ist. Und wir einfach alle unheimlich dankbar sind, diese Möglichkeit zu bekommen, einfach auf diese Art und Weise den menschlichen Körper zu erfahren und kennenzulernen. Ja. Wie war denn das? Du bist jetzt im zweiten Semester, sagst du. Mhm. Als du zum allerersten Mal, ich stelle mir das so vor, dass man da in so einen Seziersaal kommt. Ist das so? Ja. Ja. So, und dass da, weiß ich, 50 oder 30 Leichen liegen. Ja, ganz so viel ist es nicht. Unsere Räume sind relativ klein. Da hatten wir uns 13. Okay, da kommt man rein und da liegen da 13 Leichen. Liegen die entblößt dort oder ist da noch ein Tuch drauf? Die sind abgedeckt. Die sind erstmal abgedeckt, genau. Und wer deckt die dann, also nimmt die Decke dann weg? Wir sind in Gruppen eingeteilt. Das heißt, jeder Tisch hat, bei uns sind es etwas, also 10 bis 12 Studenten und einen Tischbetreuer. Mhm. Und das sind Studenten höherer Semester, die das alles schon mal gemacht haben, die sich auch gut auskennen, und die machen das dann. Das heißt, es gibt relativ viele Vorbesprechungen, wo einfach auf Dinge eingegangen wird, Respekt vor den Körperspendern, wie wir uns im Saal zu verhalten haben, die Totenruhe zu respektieren und solche Geschichten. Und da geht man halt auch schon darauf ein. Gut, aber irgendwann gibt es den Moment, wo das Tuch da weggezogen wird. Wie war das für dich, als du denn zum ersten Mal vor dieser Leiche, vor einer solchen Leiche standest? Ich habe mir im Vorhinein wahnsinnige Angst selber gemacht vor diesem Moment, aber ich fand es gar nicht schlimm. Mhm. Also es ist, ich muss dazu sagen, der Kopf und die Hände und Füße sind dann noch abgedeckt. Die sind bis heute nicht aufgedeckt worden. Ach so, warum? Und weil das einfach die Elemente sind, die die Person sehr, sehr menschlich machen und da werden wir sehr langsam rangeführt. Also mittlerweile sind Hände und Füße auch abgedeckt und schon bearbeitet worden, aber der Kopf ist noch abgedeckt. Wie lange dauert das, bis du dann zum ersten Mal auch geschnitten und geschnibbelt hast? 3 Minuten. Ach, nach 3 Minuten schon? Ja, direkt, die setzen den ersten Schnitt. Hm. Das machen auch die Betreuer, die das schon mal gemacht haben, und dann legen wir direkt los. Und dann dürfen alle, die dann da drumherum stehen, können loslegen? Genau, wir kriegen unsere Gebiete zugeteilt. Wir müssen uns natürlich auch vorbereiten. Also wir können nicht einfach wild drauf loslegen, sondern wir müssen vorher gelernt haben, was wir da tun, um nicht alles kaputt zu machen. Was war dein Gebiet, auf das du dich vorbereitet hattest? Beim ersten Mal habe ich im Nacken angefangen, im Nackenbereich. Ja, also lag die Leiche auf dem Bauch? Genau. Ja. Mhm. Wie war das dann, zum ersten Mal in eine Leiche hineinzuschneiden? Ah, ganz komisch. Es war insofern eine Erleichterung, als dass ich was zu tun hatte. Mhm. Ich habe mich nicht mehr mit diesen Gedanken beschäftigt, wie wird es werden und kann ich es oder wird es ganz schlimm, sondern ich hatte was zu tun. Mhm. Ich konnte mich darauf konzentrieren, die Sache gut zu machen, und das war echt schon fast eine Erleichterung. Was für ein Geruch ist das, wenn man über einer Leiche arbeitet und da noch rumschneidet? Die sind in Formaldehyd fixiert, das heißt, die Stoffwechselvorgänge werden gestoppt, damit keine Verwesung eintritt. Es ist relativ chemisch, aber nicht unangenehm. Also was heißt nicht unangenehm? Es ist nicht eklig. Ja. Also viele Leute sagen, die finden das fies, aber es ist einfach nur chemisch. Mhm. Also sag mal, wenn man mal gut das Haus durchgeputzt hat und es ist überall so dieser chemische Geruch, das ist ähnlich. Du sagst, mittlerweile ist auch das Gesicht aufgedeckt von der Leiche. Nee, das Gesicht noch nicht. Ach, Hände ist und Füße haben wir jetzt. Ach so. Genau. Mhm. Aber auch ohne, dass das Gesicht aufgedeckt ist, macht man sich als Student, oder machst du, ich rede jetzt mit dir, macht man sich Gedanken über das Schicksal dieses Menschen? Was ist mit dem passiert? Wie ist der gestorben? Überhaupt was? Ja, natürlich. Also das ist ganz spannend. Das haben wir auch am Anfang gemacht. Erstmal Todeszeichen zu suchen. Gibt es klare Anzeichen? Aber wir als Studenten haben erstmal keine Information. Also wir wissen nichts über diese Person. Es geht alles sehr anonym, was auch gut ist, denke ich. Nur sagt man ja immer so, so bringt man euch das ja auch bei, dass man Respekt vor dem Toten haben soll. Aber hat man das wirklich, sieht man das nicht eher als einen Gegenstand, den man jetzt mal, fast wie eine Maschine, die man auseinandernehmen muss, um zu gucken, wie alles so funktioniert? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Also man blendet nach einer Zeit dieses Menschliche aus, weil man einfach nicht permanent sich drum drehen kann, das ist jetzt ein Mensch. Mhm. Aber man hat einen wahnsinnigen Respekt vor dieser Körperspende und vor der ja, vor der Möglichkeit zu haben, den Körper auch so kennenzulernen. Und wir geben uns einfach die größtmögliche Mühe, das auch gut zu machen. Wird dieser Mensch, den ihr dann, ja, ich gehe davon aus, dass ihr über viele Wochen euch mit dieser Leiche beschäftigt? Ein Jahr lang. Ist diese Leiche dann, wie lange seid ihr schon damit beschäftigt? Wir haben angefangen im November, glaube ich, letzten Jahres. Okay. Und das geht jetzt noch bis Juni. Ja, ist die Leiche dann, also grundsätzlich zerkleinert und auseinandergenommen? Das Skelett bleibt größtenteils erhalten. Und wir gehen natürlich teilweise bis auf den Knochen runter, aber auch nicht überall. Also überall dort, wo es sinnvoll ist, um die Strukturen zu erkennen, schon, aber es bleibt auch noch, das Wesentliche muss ja dranbleiben, damit wir da lernen können und auch dort dran geprüft werden können. Wenn dann das Fleisch, das Fett, die Muskelmasse, die Sehnen, wenn alles abgenommen worden ist, herausoperiert wurde, herausgeschnitten wurde, was wird damit gemacht mit diesem in dicken Anführungszeichen Abfall? Nee, Abfall darf man es auch nicht in Anführungszeichen nennen. Sagen wir es so, mit dem, was ihr rausgenommen habt, weggenommen habt, was passiert damit? Das wird gesammelt. Da hat jeder Körperspender seinen eigenen Behälter. Da wird alles gesammelt über das ganze Jahr. Und die meisten haben natürlich eine Urnenbestattung gewählt. Das heißt, das wird dann nachher im Krematorium verbrannt und das heißt, kommt alles in eine Urne. Das heißt, letztendlich ist der Tote dann in einem Eimer, weil alles zusammengepappt ist. So ist es dann halt. Ne? Was geschieht dann letztendlich mit dem Schädel? Wird der auch aufgemacht? Der wird halbiert, ja. Um das Gehirn und die Innereien des Kopfes zu sehen. Genau. Du sagst, die werden, es gibt dann eine Feuerbestattung, also die werden verbrannt. Das können sich die Körperspender selber aussuchen, wobei die überwiegende Mehrheit natürlich eine Feuerbestattung wählt. Da organisieren wir als Studentenschaft hinterher die Beisetzung aller Körperspender. Und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Schritt, um den Kreis zu ziehen, wieder zum Leben hin und auch den Angehörigen unseren Dank auszudrücken. Ach, das ist ja toll. Das heißt, ihr geht dann auch zu der Beerdigung? Ja. Wir organisieren die. Wir machen da von den Reden über Orchester. Das wird alles von uns organisiert. Das ist ja toll. Das ist ja wirklich toll. Und da werden dann alle beigesetzt, die der Kurs jetzt seziert hat? Genau, ja. Das ist das absolut Mindeste, was wir machen können. Kommen denn zu solchen, du hast es ja jetzt noch nicht erlebt, aber es werden dir sicher andere erzählt haben, kommen da auch deine Angehörige hin oder seid ihr unter euch? Nein, das ist für die Angehörigen. Also wir organisieren das für die Angehörigen, denn die Leute werden ja dann mit einem gewissen Zeitverzug ganz normal beigesetzt. Kommen die in individuelle Gräber oder gibt es einen? Es gibt eine zentrale Stelle, wo die Universität die meisten Leute beisetzt. Die können sich aber auch auf Wunsch hin woanders beisetzen lassen, das geht schon. Ja. Allerdings müssen sie dann natürlich auch die zusätzlichen Kosten tragen. Aber im Grunde gibt es einen, ich war selber noch nicht da, ich kann es nicht genau sagen, aber ich stelle es mir wie ein Urnenfeld vor, eine zentrale Stelle, wo dann die Körperspender beigesetzt werden. Und ich stelle es mir so vor, dass dann ihr die Studenten da seid und eben auch die Angehörigen der Verstorbenen. Genau, ja. Ja. Ich meine, neulich irgendwo gelesen zu haben, dass die Universitäten schon einen Überschuss haben an Körperspendern. Kannst du das in deinem Bereich bestätigen? Ich habe es auch schon gehört. Allerdings kann ich gar keine aktuellen Zahlen sagen. Gut. Ich weiß es nicht. Also wenn man das machen will, dann sollte man sich bei der entsprechenden Universitätsklinik seines Ortes, seiner Gegend erkundigen, um da was herauszukriegen. Ja. Julia, das war sehr, sehr aufschlussreich für alle Leute sicherlich und hat auch mit Grusel gar nichts zu tun, sondern das ist eine ganz wichtige Arbeit, eine Grundsatzarbeit eines jeden Mediziners, eines angehenden Mediziners. Es ist einfach die Möglichkeit, nach dem Tod etwas für die Lebenden zu tun. Absolut, und für uns eine einmalige Gelegenheit. Also ich finde es wahnsinnig faszinierend, einfach wie perfekt der Körper gebaut ist und bin einfach nur dankbar für die Möglichkeit, die wir haben. Und das möchte ich einfach weitergeben an alle, die sich dafür entschieden haben und an alle Angehörigen, die es letztendlich mittragen. Und du bist ja im zarten Alter von 25, musst du dir ja noch keine Gedanken machen, aber du kannst ja immer darüber nachdenken, ob du das vielleicht später auch mal zu deinen Körper zur Verfügung stellst. Ja, ich habe Morganspender, außer es geht dann leider nicht. Also geht das nicht. Julia. Nee, weil dann schon einiges entnommen ist und dann geht das nicht mehr. Ich danke dir für den Anruf und danke dir für die ausführlichen Informationen und dass du uns das erzählt hast. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Und einen schönen Abend. Tschüss, ciao. Tschüss. So, und jetzt machen wir den nochmaligen Versuch mit Anna. Hallo Anna. Tut mir leid, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob es an uns lag. Also wir waren gerade stehen geblieben. Ich knüpfe mal sofort an, wo wir gerade waren. Mhm. Dass ich zu dir gesagt habe, dann mach es mal. Ja. Und dann guck mal, was mit dir passiert. Und ziehe daraus dann für dich Konsequenzen. Ja. Führe aber kein Doppelleben, kein Scheinleben, keine Lügenwelt. Mhm. Was hältst du davon? Ich muss jetzt innerlich lachen und auch äußerlich. Weil? Weil das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Und irgendwie... Ich glaube, ich mach's wirklich. Man muss ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Nein. Und du bist. Und weißt, ja, es passt auch zum Vorthema, ne? Das Leben ist endlich. Ja, genau. Und du bist jetzt in so einer Sackgasse, wenn ich dir jetzt mit der großen Moralpredigt da käme, ja, das würdest du verstehen, aber letztendlich nicht empfinden können. Und darum geht es doch. Ja. Ich fände das sehr interessant, wenn wir beide nochmal, vielleicht vor dem Sommer nochmal telefonieren könnten. Mhm. Oder vielleicht in einem guten Monat, in 4-6 Wochen so. Ja. Dass du mir erzählst, ob du es gemacht hast und wie das danach dann war und wie es weitergegangen ist. Ja. Meld dich doch bitte nochmal bei uns. Das mache ich. Ja, wenn es telefonisch nicht geht, dann bitte über Mail. Mhm. Vielen Dank. Alles Gute, Julia. Julia, Anna. Anna, Entschuldigung, jetzt war ich über den Gedanken bei Julia. Problem. Anna, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt werde ich euch sagen, was wir morgen für ein Thema haben. Morgen ist ja Themennacht und morgen heißt unser Thema Schmarotzer. Ich möchte gerne mit Schmarotzern sprechen und mit Opfern von Schmarotzern. Also mit Schmarotzern, die beispielsweise noch bei Mama und Papa leben, obwohl sie schon gestandene Leute sind und sich so richtig durchfüttern lassen zu Hause. Schmarotzer, die sich von ihrem Partner aushalten lassen. Oder auch mit sogenannten Sozialschmarotzern. Gerne aber auch mit Leuten, die wenig haben, die arm sind und sagen, genau das will ich nicht. Ich will nicht Schmarotzer sein. Da verzichte ich lieber oder mache dieses und jenes und kann aber mit erhobenem Haupt durchs Leben gehen. Das ist unser Thema morgen. Und wenn ihr gerne mitmachen wollt, dann seid ihr sehr herzlich eingeladen. Telefonnummer 0800 220 5050 könnt ihr morgen ab 0 Uhr schon anrufen und gerne mailen domian@wdr.de. Schmarotzer. Ich möchte mit bekennenden Schmarotzern reden und mit Leuten, denen Schmarotzer tierisch auf die Nerven gehen. Schmarotzer. So. Mit wem geht's weiter? Es geht weiter mit der Elvira. Und die ist 55. Guten Morgen. Hallo Elvira. Hallo, guten Morgen. Elvira. Guten Morgen, Domion. Grüß dich. Ja, und was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, ich habe ein Problemkind. Das Problemkind wird jetzt schon 33 Jahre alt. Und seit dem 16. Lebensjahr begleitet es mich in meinem Leben mit Kummer und Sorgen, indem es dauernd irgendwelche dummen Dinge anstellt, die ganz, ganz viel Geld kosten und wo ich mich dann auch selber schon in so einer Art Spirale und Schuldenfalle befinde. Das Kind ist ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Ein 33-jähriger Mann mittlerweile. Ja, richtig, genau. Und was stellt er so alles an? Ja, also der jüngste Fall, der also extrem schlimm ist, das ist, er hat während der Fußball-WM auf ein Autokorso mit einem Luftgewehr geschossen. Zuvor ist er mit seinem Bruder und mit seiner Schwägerin in einer Kneipe gewesen, um dann eben dieses Event zu feiern, sich das anzuschauen. Mhm. Und dann sind sie eben halt angetrunken in seine Wohnung gegangen, die er da gerade erst bezogen hat. Mhm. Und dann hat er vom Balkon aus oben auf den Autokorso geschossen und hat dann auch Menschen getroffen. Und sind die verletzt worden? Ja, er hat eine junge Frau getroffen, die hat ein Projektil in die Hand bekommen. Mhm. Das musste herausoperiert werden. Eine Frau ist an der Ampel am Bauch getroffen worden. Ein junger Mann am Rücken, der das erst am nächsten Tag wahrgenommen hat, als er von dem Vorfall gehört hat. Mhm. Und nachträglich hat noch ein Vater festgestellt, dass auch auf sein Auto geschossen wurde und ein vierjähriges Kind ist knapp verfehlt worden. Ein vierjähriges Kind? Ja. Also man darf jetzt ein Luftgewehr nicht mit einem normalen Gewehr vergleichen. Ein normales Gewehr wäre natürlich vielfach gefährlicher gewesen. Dennoch ist mit einem Luftgewehr auch nicht zu spaßen. Nein, natürlich nicht. Wenn ein Auge getroffen wäre, wäre das Auge weg. Ja. Und wir wollen uns gar nicht ausmalen, wenn das Kind getroffen worden wäre. Richtig, ganz genau. Also schlimmere Dinge können da dann schon passieren. Ja, und es ist dann so gewesen. Anzeige sicherlich, ne? Ja, natürlich, klar. Und dann kam natürlich auch eine Einheit, die nachgemessen hat, eine Spezialeinheit, die nachgemessen hat, wo und wo aus konnte geschossen werden, wer ist es gewesen. Und man hat sehr, sehr schnell auch diesen Balkon ermittelt. Ich habe zuvor davon im Radio erfahren und habe sofort auf meinen Sohn getippt, weil mein Sohn hat Schießerfahrung. Ja, woher hat er dieses Gewehr überhaupt? Dieses Gewehr, das hat er sich wohl irgendwann mal zugelegt und gekauft, hat das auch mit einem Zielfernrohr ausgestattet. Ist das denn, und, darf man als normaler Mensch so ein Ding haben oder braucht man dafür auch einen Waffenschein? Nicht. Ja, ich denke, dass man einen Waffenschein braucht und ich gehe auch davon aus, dass er diesen nicht gehabt hat. Hat er sich zu der Tat bekannt oder hat er gestanden? Zunächst hat er das nicht getan, aber dann späterhin auch auf meinem Anraten hin, weil er kann mir nichts vormachen, ich kenne ja mein Kind, auf dem Anraten hin hat er sich dann auch der Polizei gestellt. Was ist daraus geworden? Ja, es ist daraus geworden, dass in der letzten Woche der Prozess stattgefunden hat. Er hat noch ganz großes Glück gehabt. Er hat eine 2-jährige Bewährungsstrafe erhalten mit 4-jähriger Bewährungszeit. Ist er denn zum ersten Mal straffällig geworden? Nein, er hat schon einmal vor einigen Jahren einen Autounfall verursacht, war angetrunken und da gab es einen Personenschaden, einen leichten zwar, aber immerhin ist er da auch vorbestraft worden und hat dann seinen Führerschein verloren. Was macht er denn beruflich? Ja, das ist nämlich jetzt der Punkt. Beruflich war er Zeitsoldat, ist jetzt am 31.03. ausgeschieden. Er hat 12 Jahre gedient bei der Bundeswehr. Und da hat er natürlich dann auch dementsprechend Disziplinarverfahren bekommen. Und weil er nicht immer so bei der Wahrheit ist, er hat mir gesagt, in dem letzten Fall würden sie nichts gegen ihn unternehmen, da er ja am 31.03. eh ausscheidet. Aber man hat ihm dann jetzt im Nachhinein, so hat er mir das erzählt, seine Abfindung streitig gemacht und hat gesagt, dass er jetzt unehrenhaft aus dem Dienst entlassen wird. Ui. Kann er ja nicht, er ist ja schon entlassen. Und dass er diese 16.000 Euro nicht bekommt. Aber in dieser Zeit während der Bundeswehr, musste er sich dann doch da mehr am Riemen reißen. Da konnte er sich doch nicht so gehen lassen in verschiedenen Dingen. Das ist richtig. Das Problem ist, dass wie soll ich das jetzt ausdrücken? Das Problem ist, dass Matthias für mich mehrere Persönlichkeiten hat, also mindestens 2 Persönlichkeiten in sich, wie Mr. Jekyll und Mr. Hyde. Er war mit Leib und Seele Soldat, er hat sich freiwillig für Afghanistan-Einsätze gemeldet, ist also wirklich auch an die Front gegangen, er hat auch Kameraden das Leben gerettet. Das heißt, wenn er bei der Arbeit war, also bei der Bundeswehr, ja, dann war er diszipliniert und wenn er frei ist und bei dir ist und in der Freizeit ist, dann lässt er die Sau raus. Richtig, ganz genau, das ist der Punkt. Wenn er jetzt aus der Bundeswehr entlassen sein wird, was arbeitet er dann? Ja, er hat eine Ausbildung bekommen, er hat seinen Meister nachgemacht, hat im Offshore-Bereich eine Ausbildung gemacht für Windenergieanlagen, hat wohl auch in der nächsten Woche verschiedene Vorstellungsgespräche und er würde jetzt auch noch 5 Jahre einen Teil seiner Bezüge von der Bundeswehr bekommen. Wenn man dann natürlich unehrenhaft entlassen wird, dann, ja. Wo wohnt er? In welcher Stadt? Nein, ich meine, wohnt er bei dir oder in der eigenen Wohnung? Nein, er wohnt nicht mehr bei mir. Er hat 2 Jahre lang bei mir gewohnt. Ich wollte ihm so ein bisschen auf die Beine helfen. Aber dann, Elvira, da bin ich ja schon mal beruhigt, dass er nicht mehr bei dir wohnt. Nein, das macht er nicht. Das heißt, der Kerl, das ist ein gestandener Mann von 33 Jahren. Ja. Da kannst du ja nichts machen, außer du kannst für ihn da sein, das bist du. Ansonsten würde ich mich von ihm distanzieren, wenn er so seltsame Sachen macht. Du kannst ja da nicht erzieherisch mehr auf ihn einwirken. Und wenn er mit 33 jetzt immer noch nicht kapiert hat und so grauseliche Sachen macht, da wie bei der WM, dann muss er wahrscheinlich noch mehr auf die Schnauze fallen, um es zu verstehen. Vielleicht ist diese Strafe auch noch zu harmlos. Ich meine, das ist schon schlimm genug, aber vielleicht wäre ein Gefängnisaufenthalt ein kurzer auch nicht schlecht gewesen. Ja, das stimmt, das ist wahr. Also wenn man bedenkt, die Opfer waren natürlich auch entsetzt, dass er so eine Strafe bekommen hat, haben ihn natürlich auch dann noch Schläge angedroht, man sieht sich 2-mal im Leben und so. Das kann man auch verstehen aus der Sicht der Opfer. Bereut er das denn wirklich? Er bereut es schon, doch. Ja. Das macht er. Er bereut es sehr. Er kann mir auch nicht erklären, warum er das gemacht hat, wenn ich ihn danach frage. Wie nah ist denn euer Verhältnis? Eigentlich ist unser Verhältnis immer sehr nah gewesen. Wie oft habt ihr Kontakt miteinander? Wir hatten immer an den Wochenenden Kontakt miteinander gehabt. Dann hat er sich dann eben halt bei mir zu Hause aufgehalten, wenn er dann von der Bundeswehr kam. Ja, und wir haben auch viel geredet und ich habe auch gedacht, ich krieg das irgendwie hin, dass er doch vielleicht nochmal die Kurve kriegt. Mhm. Aber leider hat er dann auch immer sehr viele Schulden gemacht und gibst du ihm Geld? Ja, das habe ich getan und das ist das Problem. Ich will das nicht mehr. Das heißt, er hat Schulden bei dir? Ja, er droht dann auch mit Selbstmord. Ich habe natürlich dadurch auch Schulden, weil ich dann einen Kredit mit den nächsten wieder umschulde. Ja, wie viele Schulden hast du durch ihn? Also das sind bestimmt 25.000 Euro. Die waren mehr. Ich habe dann immer wieder Geld bezahlt, ich bin in der Medienbranche. Ja. Ich bin bei einer großen Tagesszeitung, die in ganz Deutschland gelesen wird. Ja, und das ist natürlich auch ein Problem gewesen. Die Reporter waren natürlich auch hinterher und wollten wissen, wer ist das, wo kommt der her, welches Umfeld. Also Elvira, wenn das in die Richtung geht, da kann ich dir wirklich nur den wirklich sehr ernst gemeinten Rat geben, dreh alle Geldhähne zu. Ja. Dem musst du kein Geld mehr geben. Der ist erstmal am Zug, dass er dir die 25.000 Euro zurückzahlt. Und wenn er dir droht mit Selbstmord, das ist ja wohl das Mieseste überhaupt. Das ist nur ein moralisches Druckmittel auf dich. Ja, ich gebe mir selber die Schuld, hätte ich gleich von Anfang an, als er 16 Jahre alt war und das erste Schlimme, 18 war das dann, wo er das Schlimme gemacht hat. Okay, es nutzt nichts mehr in der Vergangenheit zu wühlen und zu sagen, hätte ich mal. Mach es jetzt. Was ist mit dem Vater des Sohnes, deines Sohnes? Der ist tot. Der lebt nicht mehr. Ja, der ist vor 12 Jahren gestorben. Er hatte ein Aneurysma im Hirn. Der war sehr rigoros. Hat gesagt, jetzt ist Feierabend, es gibt gar nichts mehr, wir machen nichts mehr. Das musst du auch sein. Mhm. Du hast noch weitere Kinder? Ja, ich habe noch einen Sohn, der ist 31 Jahre alt und zu meinem Entsetzen, der ist eigentlich immer sehr, sehr vernünftig gewesen, aber zu meinem Entsetzen, der war dabei. Der war mit auf dem Balkon. Ich weiß nicht, ob er den mit angefeuert hat. Da bin ich jetzt überfragt. Wobei dann mein älterer Sohn sagt zu mir, er hätte gar nicht geschossen, das wäre dann eben sein Bruder gewesen, was ich aber nicht glaube. Also, ich kann dir nur sagen, verhalte dich so, wie dein verstorbener Mann sich verhalten hat. Sei rigoros, aber wirklich dann auch konsequent rigoros. Ja. Und lass dich nicht erpressen von dem. Die Stärke musst du jetzt einfach zeigen, damit der dich auch nicht noch runterzieht. Das ist als Mutter ist das, oder als Vater, als Eltern ist das schwer, sich so zu verhalten. Aber es ist, glaube ich, auch letztendlich wiederum das Beste für den Sohn, wenn er einmal diese Härte spürt. Vielleicht um auch wirklich endgültig mal wach zu werden. Das musst du tun. Das musst du dir aus Verpflichtung dir gegenüber, aber vielleicht auch aus Mutterliebe heraus musst du das tun. Ja. Finde ich. Ach, das stimmt. So. Das ist richtig, ja. Vielleicht auch noch eine Einschätzung von meiner Psychologin. Wärst du daran interessiert? Ja, sehr gerne. Ja? Da wäre ich sehr gerne daran interessiert. Prima, dann legst du bitte auf und die Sabine ist heute nach dir, die ruft dich gleich an. Besten Dank, Dombian. Elvira. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ihr macht wirklich eine ganz tolle Sendung. Dankeschön, alles Gute wünsche ich dir. Danke auch. Tschüss. Tschüss, Dombian. Also, Thema morgen Nacht Schmarotzer, habe ich gerade gesagt. Morgen möchte ich mit Schmarotzern sprechen, die bewusst schmarotzen bei den Eltern, beim Staat, beim Partner, bei Freunden und mit Opfern von Schmarotzern, die das vielleicht schon lange mitmachen und irgendwie jetzt die Faxen auch dicker haben und sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Also Schmarotzer, ihr könnt euch gerne anmelden, die ganze Nacht, den ganzen Tag morgen über domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an unter der bekannten Telefonnummer. Sascha, 22. Hallo Sascha. Hi. Sascha, um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein Problem mit meinen Ex-Freundin gehabt. Und ich war jetzt 6 Monate in U-Haft. Du warst 6 Monate in U-Haft? Ja. Was ist denn passiert? Ja, ich hatte vorher schon ein paar Vorstrafen. Und dann habe ich einen neuen Freund vor meiner Ex-Freundin geschlagen. Ne? Wie hast du ihn geschlagen? Jochbein gebrochen, Nase gebrochen. Zähne, Schneidezähne raus. Hast du ihm aufgelauert oder wie ist das gekommen? Ja, ich wusste, dass er auf einer Party ist. Ja, dann bin ich da hingegangen. Auf einer Party? Ja, ja. Hm. Hat er sich wieder erholt? Ja, denke ich mal jetzt, ne? Ja, hat er. Und er hat dann eine Anzeige erstattet? Ja. Was denkst du denn darüber, was du da gemacht hast? Ja, der Junge kann auch nichts so dafür, ne? Bitte? Jetzt denke ich auch, dass der Junge auch nichts dafür kann, so richtig, ne? Vielleicht wusste der nicht von mir. Man weiß es nicht. Tut's dir leid? Ja, jetzt schon. Aber vorher habe ich nicht schon so was nachgedacht, ne? Wart ihr denn da schon getrennt, deine Freundin und du? Ja. Schön bescheuert, was du da gemacht hast. Ja. Schön bescheuert. Wenn überhaupt jemand Schuld hat, aber ihr wart getrennt, insofern hat überhaupt niemand Schuld, aber deine Freundin ist diejenige, die mitgemacht und die es zugelassen hat. Ja. Er ist völlig neutral, er hat damit gar nichts zu tun. Das ist Mackergehabe, was du da an den Tag gelegt hast. Hättest den auch noch schlimmer verletzen können. Ich weiß. Mann, oh Mann, oh Mann. 6 Monate in U-Haft hast du gesessen und nu? Ja, ich habe aber noch jetzt Bewährung und jetzt kommt ja die Verhandlung. Ach so, die steht noch an. Ja, ja. Hm. Das heißt, was könnte rauskommen? Was sagt dein Anwalt? Bis zu 3 Jahre Haft. Hängst ganz schön in der Scheiße. Ja, das stimmt. Was hast denn vorher schon für Sachen gemacht? Ja, Drogen, Einbruch, aber ich habe mit sowas nichts mehr zu tun jetzt. Hm. Du bist 22, stimmt, ne? Ja. Ja. Hast du Schulabschluss? Oh ja. Was für einen? Hauptschule. Hauptschule. Hast du was gelernt? Nein. Nein. Warum nicht? Ja. War alles scheiße, immer Strafe. Hm. So. Ist alles gut gelaufen. Ja, verstehe. Von was hast du gelebt? Ja, von Leiter abgezogen und Einbruchbrüche gemacht. Mhm. Ja. Nehmen wir mal an, das kommt jetzt dazu, dass du 3 Jahre in den Knast musst. Mhm. Was denkst du dazu? Ja. Mein Kopf ist, ja, ich weiß es nicht. Ich habe alles im Kopf. Wie soll ich das erklären? Also. Viel im Kopf, ne? Bitte? Ich habe viel im Kopf, ich denke viel. Was hast du im Kopf? Sag mal so einfach so ein paar Beispiele. Einfach red mal drauf los, musst ja nicht so genau erklären. Hier, meine Mutter, mein Vater. Mhm. Ja. 3 Jahre ist lang, ne? Ja. Was sagen denn deine Eltern zu all dem, was du anstellst? Scheiße. Die sind traurig. Ja, klar. Hast du Geschwister? Nein. Ah, du bist Einzelkind? Ja, ja. Was macht dein Papa vom Beruf? Eisenbieger. Wie? Eisenbieger. Eisenbieger. Hm. Ja. Die sind wahrscheinlich verzweifelt, dass der Sohn so daneben ist. Ja, sind die. Sehr. Kann man verstehen. Wärst du an ihrer Stelle wahrscheinlich auch. Ja, klar. Aber es ist bis jetzt ja nicht alles so gut gelaufen im Leben. War alles. Ja. Bist du zu Hause auch gewalttätig? Nee. Also hast deine Mutter nie geschlagen, deinen Vater nicht? Noch nie. Nein. Hm. Ja, das wird auch nicht im Kopf kommen. Weißt du? Du hast jetzt wirklich viel Scheiße gebaut. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Ja, ja. Ob das alles falsch war, müssen wir auch nicht drüber reden. Das ist die schlechte Seite. Die andere Seite ist, dass du erst 22 bist. Ja, das ja. Heißt, man kann ja immer wieder neu beginnen. Und man kann es versuchen, gut zu machen. Ja, aber ich denke mir jetzt, wenn ich 3 Jahre im Knast gehe. Dann ist es auch nicht das Drama. Vielleicht kannst du die Knastzeit auch nutzen, dass du irgendwas noch lernst, eine Ausbildung anfängst oder noch einen Schulabschluss machst. Irgendwas wird ja möglich sein. Dann sieh doch ganz einfach, wenn du jetzt 3 Jahre in den Knast gehen solltest, sieh doch einfach diese Zeit als Chance, was Ordentliches aus dir zu machen, zumindest zu beginnen, was Gutes aus dir zu machen. Dass du die Zeit im Knast einfach als die Zeit für dich siehst, wo das neue Leben beginnt. Es nutzt dir jetzt nichts, um zu jammern, ja, ich muss jetzt 3 Jahre in den Knast und dann ist alles noch schlimmer. So ist es ja nicht. Was meinst du, wie oft ich hier schon mit Jungs gesprochen habe, die so eine ähnliche Karriere hinter sich haben wie du? Ja. Und die dann die Zeit im Knast genutzt haben und was angefangen haben. Und das hinterher dann weiter durchgezogen haben. Und die sagen mir, dass die Zeit im Knast gar nicht so schlecht für die war. Danach ging es bergauf. Das musst du nur für dich entscheiden, dass es bergauf gehen soll. Ja, also, aber 3 Jahre ist schon eine lange Zeit, ne? Ja. Aber du hast ja auch eine ganze Menge auf dem Karpolz. Ja. Das hast du. Weiß ich schon. Ja. Da muss man auch ein Kerl sein und sagen, okay, das ist meine Verantwortung, da stehe ich jetzt zu. Du hast doch, da du erst 22 bist, dann bist du 25, wenn du rauskommst. Hast du alle Chancen noch, oder sehr viele Chancen, ein ordentliches Leben zu beginnen. Du bist noch keine 45 oder sowas. Alles, ich weiß es nicht. Du darfst, was jetzt nicht passieren darf, Sascha, dass du jetzt den Kopf hängen lässt. Ich kann das verstehen, dass du natürlich unten hängst jetzt. Und 3 Jahre Knast vor allem zu haben, ist wirklich nicht schön. Aber es hilft jetzt gar nichts zu jammern und die Wunden zu lecken. Jetzt musst du nach vorne gucken und sagen, jetzt, ich entscheide, ab heute wird ein besserer Mensch aus mir. Du bist bisher kein guter Mensch gewesen. Und du sollst und deinen Eltern auch irgendwann mal eine Freude machen. Ja, will ich ja, aber ich kann meine Eltern auch keine Freude machen, wenn ich jetzt mich... Nee, wenn du in den Knast gehst, verstehe ich. Wenn deine Eltern aber mitbekommen, dass du im Knast vielleicht noch einen Schulabschluss machst, vielleicht einen Realschulabschluss machst, oder eine Lehre anfängst, ist deine Mutter ganz stolz auf dich, bin ich sicher. Hm? Ja, werde ich auch. Bitte? Werde ich auch, glaube ich. Ja. Wenn du rein musst, erkundige dich gleich, was du machen kannst. Und sag auch dem Richter, dass du, das ist auch ganz wichtig, dass du in der Verhandlung auch die Reue zeigst und sagst, ich will ein besserer Mensch werden. Und wenn ich, das kannst du ja dem Richter auch so sagen, wenn ich in den Knast gehe, will ich da auch was lernen, dass ich weiterkomme. Und wenn ich dann wieder rauskomme und in der Freiheit bin, dass ich dann ein richtiges, anständiges Leben anfange. Du musst jetzt von ganz unten anfangen. Aber du hast die Chance dazu und das musst du sehen. Wenn du jetzt nur den Kopf hängen lässt, dann wird's noch schlimmer. Dann sitzt du deine Zeit doof ab im Knast, kommst wieder raus und machst das gleiche Leben weiter und irgendwann bist du völlig im Arsch. Ja, ist ja kein Leben. Ja. Aber es liegt ja in deiner Hand, das zu verändern. Das kannst du. Ja. Ich hab nur Gericht im Kopf. Glaube ich. Also Sascha, das ist jetzt das, was ich dir so spontan sagen kann. Setz dir ein Ziel und akzeptiere die Dinge so, wie sie sind. Wenn du in den Knast kommst, bist du im Knast. Setz dir das Ziel, im Knast was zu werden. Und setz dir auch das Ziel, deinen Eltern eine Freude zu machen. Setz dir das Ziel, ein guter Mensch zu werden. Das ist das Hauptziel. Ja? So, pass auf. Jetzt möchte ich dich aber einfach nicht so hier verabschieden. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Können wir im Hintergrund noch mal ein paar Worte mit dir reden und dann musst du es selbst in die Hand nehmen. Aber jetzt legst du erstmal auf und dann melden wir uns nochmal. Okay? Alles klar. Also hau rein und alles Gute. Ich wollte nochmal die Leute grüßen, die mir auch noch viel geholfen haben. Okay, Tascha, alles Gute wünsche ich dir. Wir melden uns gleich wieder. Tschüss. Okay. So, jetzt ist Monika hier und Monika ist 34. Hallo Monika. Hallo Monika. Grüße dich. Um was geht's bei dir? Ja, ich wollte zu Anna noch was sagen, ganz vom Anfang von der Sendung. Gerne. Ich habe das selber durch. Mhm. Also dieses Thema, gehe ich jetzt fremd oder gehe ich nicht fremd, aber nicht in der Form, dass ich selbst jetzt fremd gehe, sondern ich war in dem Augenblick die Geliebte. Mhm. Ich habe es allerdings selber in meiner Vergangenheit schon durch, dass ich betrogen worden bin. Mhm. Dadurch ist meine Ehe halt eben auch gescheitert. Mhm. Kannst du Anna verstehen? Ich kann sie sehr gut verstehen, ja. Soll Anna es machen? Da gibt es jetzt zwei Seiten. Können wir, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so ausführlich besprechen. Ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ja. Und wir wollen ja über dein Thema auch noch sprechen. Mhm. Also dann würde ich sagen, sprechen wir über dein Thema und nutzen die Zeit dafür, okay? Ja, ist mir egal. Also ich würde ihr schon irgendwo doch ans Herz legen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich ihr aber auch lieben gerne sagen, dass sie bitte erst mit ihrem Ehemann reden soll. Okay, gut, das stellt mir zu Anna und jetzt zu dir. Zu mir. Genau, ja. Du hast ja ein Thema. Ja, das Thema ist natürlich dieser Herr natürlich auch, mit dem ich da zusammen bin. Ah. Also worum es da halt geht. Also das ist natürlich der Punkt, warum ich auch anrufe. Ja. Also weil es mir, weil da einfach Parallelen da sind. Ja. Und also du bist im Moment du hast einen Geliebten. Ich habe, also für mich ist es der Mann in meinem Leben. Ja. Ich bin in dem Moment allerdings die Geliebte, weil er verheiratet ist. Ich bin frei, ich bin geschieden. Also, du bist frei, das wollte ich wissen. Genau. Ja. Ich bin geschieden, ich bin frei. Ich lebe seit über einem anderthalben Jahr das Leben der Geliebte, der Geliebten. Und weiß denn seine Frau von dir? Er sagt mir zwar, dass sie meinen Namen kennt, aber was wirklich dahinter steckt, glaube ich nicht, nein. Du liebst diesen Mann sehr. Es ist für mich die Liebe des Lebens. Die Liebe des Lebens. Mhm. Bist du das für ihn auch? Ich glaube schon, ja. Und warum trennt er sich dann nicht von seiner Frau? Für ihn ist der Grund sein Kind. Ja, das sagen die Männer dann immer. Ja, das ist für mich, also ich sage mir dann aber allerdings auch immer, wenn man etwas will, gibt es Wege. Wenn man etwas nicht will, gibt es Gründe. Finde ich genauso auch. Und ich versuche seit über einem Jahr mit ihm darüber zu sprechen und er schiebt das immer wieder hinaus. Und ja. ich hab wirklich Bücher geschrieben. Ich hab wirklich ein Buch geschrieben darüber. Hat der das denn auch in der Formulierung schon mal zu dir gesagt? Du bist die Liebe meines Lebens, du, Monika? Er hat es mir geschrieben, ja. Hat er geschrieben. Mhm. Dann kann ich es nicht verstehen, dass er nicht konsequent ist. Er sagt auch immer wieder, dass er mich liebt. Jetzt ist es so, dass ich mich mittlerweile schon das dritte Mal von ihm getrennt habe. Mhm. Jetzt ist es so, dass ich seit Ende Januar, das letzte Mal, habe ich da halt durchgezogen. Er hat sich jetzt im Februar wieder bei mir gemeldet und ich hatte da Geburtstag und jetzt geht das wieder so leicht hin und her. Und wir haben eine Distanz von 650 Kilometern zwischen uns. Ah ja, die ist natürlich groß. Ich habe letztes Jahr mein komplettes Leben über den Haufen geschmissen. Ich wäre dazu bereit gewesen, zu ihm zu gehen. Also Monika, die Sendung ist gleich rum. Ich kann dir dazu wirklich nur sagen, dass du so ein Spielchen sollte man nicht zu lange mit sich machen lassen. Ich weiß, ja. Das Kind ist keine Ausrede, finde ich. Wenn die Ehe kaputt ist, die er führt und du die Liebe seines Lebens bist, ist die Konsequenz ganz klar. Dann muss er sich trennen, er muss sich ordentlich um das Kind kümmern, aber er muss bei dir sein. Das ist das Ziel. Lass dich nicht zu lange hinhalten. Aber ich möchte auch dich jetzt nicht so abbügeln. Ich biete dir auch an, das würde ich gleich nochmal anrufen. Okay? Gerne, ja. Gut, dann legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Alles klar, tschüss. Danke dir. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Und morgen heißt unser Thema Schmarotzer. Möchte gerne mit Schmarotzern höchst selbst sprechen und mit Angehörigen oder Opfern von Schmarotzern. Eine Radio ist live, eine Uhr der Fernseher.